24.07.2024, KRD. Aufgrund aktueller Ereignisse schalten wir live nach Norddeutschland zu Hein Voss. Hallo Hein, was ist passiert? Moin hier aus dem echten Norden und umzu. Die Aufregung in den sozialen Netzwerken ist groß und nicht nur dort, denn wie auf einigen Plattformen verlautbart, baten die Geocacher Hoher Norden darum, das Datum 20.09.2025 zu blocken. Einfach so. Eine Mauer, ein Datum, Block the Date GCHN. Gründe für die Blockbitte lieferten sie nicht. Daher ist davon auszugehen, dass es sich bei der Mitteilung um einen typischen Cliffhanger oder auch Wattsauger, wie wir hier sagen, handelt. Aber mal Butter bei die Scholle. Unbestätigten Gerüchten zufolge wurde die eigentliche Absicht bereits an einige der üblichen Verdächtigen geleakt. Man munkelt aufgrund des subtilen Hinweises in der Aufforderung: Jo, subtil, sag mal, habt ihr keine Checkung oder was? Block the date, block, blohock, klingelt doch nix. Normal sagt man save the date, aber block, wieso wohl block? Langsam dämmert's. Der Groschen fällt pfennigweise, wie Oma immer sagt hätte. Deshalb munkelt man aufgrund des subtilen Hinweises in der Aufforderung von einer Tera-Block-Party anlässlich des 25. Jubiläums des Geocachings. Wenngleich sich der GCHN nicht ebenfalls mit der 25 zum Silberjubiläum schmücken kann, wird der 2025 möglicherweise dennoch volljährig. 18 Jahre GCHN. Endlich volljährig und das zum Silberjubiläum 2025, wenn das kein Grund zum Eventieren ist. Die ersten Listings werden ab Mitte September 2024 erwartet. Herzlich willkommen hier in der Gerüchteküche des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört mutmaßlich Konserve Nummer 196. Mein Name ist möglicherweise Andreas und seichte Audiounterhaltung ist unter Umständen Programm. Wo in der Szene wird besser Flöte gespielt? Außer vielleicht beim Oboman. Wo gibt es schöneres Gemunkel, wenn nicht hier? Nirgends. Mutmaßlich und manchmal werden sie wahr. Also die Gerüchte. So auch diesmal. Wenige Tage später lüftet der GCHN selbst das große Geheimnis. Weil Geocaching 2025 25. Jubiläum feiert, feiert der GCHN mit. Genauer gesagt mit allen Cachenden, die mögen, und das am 20.09.2025 in der Nordmarkhalle in Rendsburg. Ja, meine Lieben, unter dem Namen Blockennock, Hashtag Blockennock, plant der GCHN die große Sause und TJ nebst der Holden sind voraussichtlich nicht dabei. Ist das nicht traurig? Also, extrem traurig, ich meine, so richtig traurig? Eben. Aber unverhofft kommt oft und unverhoffter öfter, will sagen, Planungen hätten sich ändern können und unter Umständen möglicherweise vielleicht hätte der TJ auch mal was alleine gemacht und wäre ohne seine Holde in den Norden gegurkt. Unwahrscheinlich ist halt nicht gleichbedeutend mit unmöglich, zumindest theoretisch. Ob der Anreiz ausgereicht hätte und darüber, was der GCHN en Detail ausgeheckt hätte haben können, hätten wir in den nächsten Konserven spekuliert, zumindest bis die Katze aus der Kiste bzw. der Wurm aus dem Watt wäre. Was er seit dem 26.07.2024 ist. Leider. Ausgerüchtet hat es sich, entspekuliert quasi. Yesterday's News wraps today's fish. Und jetzt weiß ich auch nicht, was trauriger ist. Egal. Frei nach dem Motto Life must go on planten meine Holde und ich einen kleinen Ausflug ins LVR Freilichtmuseum in Lindlar. Aus Gründen. Franks Holde, nebst Frank höchst selbst, planten ebenfalls einen kleinen Ausflug ins LVR Freilichtmuseum in Lindlar. Aus Gründen, doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 21.07.2024. Meine Holde und ich spazieren über den Trimpfad im Gemeindegebiet Lindlar und wir gehen gerade in Richtung des Museumsparkplatzes des Freilichtmuseums. Vorhaben wir, uns mit Frank und seiner Holden zu treffen, denn heute ist auf Achse im Freilichtmuseum. Sprich, da werden Leute ihre Trecker ausstellen und es wird um die Steinbruchbahn ein bisschen Bohai geben. Die haben da wohl auch neue Sachen. Also es gibt auf jeden Fall Attraktionen. Das Ganze wohl von 10 bis 18 Uhr. Jetzt ist es 10 vor 10. Um 10 wollten wir uns halt dort treffen und dann schauen wir mal. Wir haben schon ein bisschen vorschrittiert, weil auf dem Gelände selber wird man die Schritte wohl so schnell nicht zusammenkriegen, weil man da doch immer wieder stehen bleibt und guckt. Ja, und den ersten Regenschauer haben wir auch schon abbekommen. Zum Glück haben wir einen Schirm dabei. Und ich, Idiot, habe mich heute Morgen eingecremt ob der Sonne, die da war. Und jetzt ist er eigentlich weg. Tja, jetzt habe ich auch noch Dreck im Schuh. Wird immer unangenehmer. Nee, jetzt habe ich hier irgendwas drin, das muss raus. Ich habe nichts, wo ich den Schuh drauf tun kann. Das ist, weil mal den Fuß drauf abstellen, das ist scheiße. Müsstest du mir vielleicht mal behilflich sein? Nee, kein Fall. Ach nee. Ich weiß auch nicht, siehst du, hast du einmal, ich habe eine kurze Hose an, Leute. Ich zeige schneeweiße Waden. Mozzarella-Waden. Mozzarella-Waden, sagt meine Holde, ist der Hammer, oder? Mozzarella, was der einfällt. Aber nee, das tut echt weh. Ich bleib mal stehen, bitte. Schuh ausziehen. Zum Glück ist der nicht so schwierig zu schnüren. Wieso? Was meinst du? Ich bin instabil. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Dass ich instabil sei? Nee, da stimmt immer noch was nicht. Was ist denn hier los? Oder liegt das einfach nur an den komischen Socken? Ich habe meine Socken durchgelaufen oder so. Das ist viel schlimmer. Ja, katastrophale Zustände. Ich laufe hier mit desolaten Socken rum. Ganz schlimm. Ja, aber ich glaube, die haben sich jetzt einfach durch das minutenlange Gehen unten drunter so ausgedünnt, dass sie jetzt versterben. Und dann ausflocken. Ja, oder so. Katastrophe. 5.800, gleich 6. Aber siehst du, dann sind wir ja ungefähr da, wo wir hin wollten. Bevor wir uns treffen, das passt. 4 Kilometer. Ja, also ich habe mich eingecremt, ob der Sonne. Und jetzt öle ich eigentlich überall, weil diese Sonnencreme meine Poren verschlossen hat. Und ich klebe jetzt schon, also die ganze Duscherei hat nichts gebracht, außer vielleicht, dass die Insekten mich nicht ganz so attraktiv finden. Man weiß es nicht. Was sagst du, Mozzarella-Waden? Mhm. Aber da halte ich mit, also. Ja, ich habe zumindest Lichtschutzfaktor 50 drauf. Da bin ich mir sicher, da wird sich dann auch nichts dran ändern. Nicht bei dem Wetter. Ist nicht von Mozzarella und Krebs. So, hier ist der Abknick zum Parkplatz Museum. Da gehen wir jetzt hin und dann nur noch unten über die Straße. Was ein gewisses Wagnis ist, denn da ist richtig viel Verkehr. Ja, aber so wie sich das anhört, hält sich keiner dran. Das ist ja wie eben bei uns mitten im Ort, da ist Kopfsteinpflaster und ein Schild 20, Maximalgeschwindigkeit, Zone. Wir sind noch in der Zone mit 20 und dann kommt eine ältere Dame mit ihrem Mercedes da mit ungefähr 50, 60 Sachen reingebraten. Die hielt die auch, also das war ihr eigentlich total egal. Und deswegen, wenn hier unten keine Leute in grüner Tracht mit Barett und Schusswaffen auf der Straße stehen, sondern nur Menschen mit Kellen oder möglicherweise Warnwesten, interessiert das niemanden. Da wird das eher schwierig. So, Parkplatz ist relativ voll. Es kommen immer noch Leute rein. Aber es gibt ja auch noch den Parkplatz Nord. Wir kommen jetzt von der Südseite. Da sind angrenzende Wiesen ausgeschildert. Da kann man wesentlich größer parken. Wir haben gesagt Eingang. Tippe ich jetzt mal. Ich mutmaße es. Ich habe ihm gesagt, wo. Selbstverständlich haben wir unseren gemeinsamen Besuch mitgeschnitten. Herausgekommen ist ein atmosphärisch stark lärmbelastetes Audio-File, in dem wir teils mehr, teils weniger gut zu verstehen sind. Dafür bietet es einige feine Nuancen unterschiedlichster Motorengeräusche, somit ein Podcast für Kenner und Feinhörer. Eine der zwei Holden hat sogar an einer bestimmten Mitmachstation behauptet, ihres Mannes Wunsch sei immer schon gewesen, dort teilzunehmen und selbst Hanf bzw. Hand anzulegen. Dies und viel mehr gibt's in Nachalos ehemals, Konserve 3 auf Achse im Museum. Franks und Andreas großer Faktencheck, demnächst in eurem Podcatcher. Sofern dieses Treffen überhaupt stattfand. Möglicherweise regnete es ja auch und das Treffen fiel buchstäblich ins Wasser. Glaubt ihr nun, die Geschichte sei wahr oder haben wir euch vielmehr einen Trecker aufgebunden und sind lediglich schrittiert? Ja, der Glaube kann Berge versetzen. Zumindest wird das manchmal geäußert, doch zuweilen genügt dazu Tektonik oder die eine oder andere Meeresströmung. Apropos Glaube. In vielen Köpfen existiert der Glaube an die eigene Unverletzlichkeit. Insbesondere bei Fahrradfahrenden, denn eigentlich sollte doch gerade diese Gruppe wissen, dass Radunfälle selten glimpflich ausgehen. So sind 3 Personen meines weiteren Umfelds binnen 3er aufeinanderfolgender Tage mit dem Rad verunfallt und nein, es waren keine anderen Fahrzeuge beteiligt. Es waren einmal Bordsteinberührung, Sturz, glimpflicher Ausgang. Einmal Kollision mit Gegenstand, Sturz, Verletzungen. Und einmal Bordsteinberührung, Sturz mit Armbruch. Dennoch scheint dieser Glaube an die eigene Unverletzlichkeit derart groß zu sein, dass ich fast jeden Morgen 3 weitere Personen unabhängig voneinander freihändig Radfahren sehe. Ja, Physik, Rotation, Drehimpuls, das kennt man. Und soweit ist alles schick, solange plötzlich keine andere Kraft dazwischen kommt. Eine Katze beispielsweise oder ein Vogel. Bordstein, Schlagloch, Gullideckel, ballspielender Kinder. Tatsächlich muss es nicht immer ein anderer Verkehrsteilnehmer sein. Manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen. Das erinnert mich an den alten Witz. Fritzchen fährt Fahrrad. Guck mal, Mami, ohne eine Hand. Guck mal, Mami, ohne 2 Hände. Guck mal, Mami, ohne Zähne. Aber hey, sieht halt cool aus, schont den Rücken und die Handgelenke. Zwar oftmals nicht die Kranken, vereinzelt aber die Rentenkasse. Darum macht keinen Scheiß und gebt auf euch Acht. Wer soll denn sonst den Podcast hören? Obwohl man mit Gips und gelbem Schein mutmaßlich mehr Zeit hätte. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 196 vom 27.07.2024. Ich danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und mir gewogen. Schreibt mir meine Holde gerade, 2025 gibt's auch wieder Tanz auf den Vulkanen. Unter GCATPRH schreibt Gorgas: Hallo liebe Geocacher, Freunde von Bier, Basalt und Bims, der schönen Region um den Lacher See und der vulkanischen Osteifel. Das schöne Hobby Geocaching feiert im Jahr 2025 sein 25-jähriges Jubiläum. Das möchten wir natürlich auch feiern und laden euch zu diesem Jubiläum am 26. Juli 2025 von 9 bis 16 Uhr in die schöne Stadt Mendig ein. Lasst uns auf den Vulkanen tanzen, wir haben einige davon. Der Besuch unseres Events ist natürlich völlig kostenlos und es gibt somit auch kein Bezahllogbuch bzw. ein Notlogbuch. Das Eventlogbuch ist jederzeit frei zugänglich. Ja, und dann werden noch ein paar Highlights aufgeführt auf dem Eventgelände. Ausreichend Platz für gesellige Stunden, frei zugänglich für jeden, Wiesenflächen für 2- und 4-Beiner, geeignet für Picknick- und Grillmöglichkeit, Verpflegungsmöglichkeit, Infostand, Ausstellershops, Vorträge, Spiele, Verlosung, Tombola, Kascha, Bingo, neue Labcaches, alte Labcaches, viele Caches in wenigen Minuten erreichbar, eine Trackable-Ecke, eine Geocaching-Geburtstagstorte von Geocachern, extra für euch gebacken und ganz viel Zeit für den Austausch über unser schönes Hobby. In der näheren Umgebung gibt es ein Naturschutzgebiet, den Lacher See, das größte Fledermausquartier von Rheinland-Pfalz, die eigene Brauerei, Historische Felsenkeller, entstanden in einem erkalteten Lavastrom, da führen 150 Stufen in 32 Meter Tiefe in ein über 3 Quadratkilometer großes Höhlensystem. Teile davon sind touristisch erschlossen und können besichtigt werden. Da habe ich doch mal, als ich bei einer Nacht der Vulkane war, in diesen Höhlen bzw. in diesen Felsenkellern so eine Dame mit Flipflops gesehen. Ja, Friseusentreter. Gute Schuhe sind durch nichts zu ersetzen. Vielleicht finde ich das irgendwann, dann spiele ich euch das die Tage nochmal ein. Eine Wingertsbergwand, den größten Kaltwassergeysir der Welt, das beliebte deutsche Eck, die Festung Ehrenbreitstein und das Schloss in Koblenz. Burg Eltz mit dem ältesten aktiven deutschen Cache ist auch in der Nähe und das Schloss Bürresheim und vieles mehr ebenfalls. Alles direkt um die Ecke oder weniger als 30 Autominuten entfernt. Ja, da kann man auch hinfahren. Für so eine Blockparty. Und weil's hier um die Ecke ist, denke ich ja mal hart drüber nach. Es sei denn, die Holde hat wieder Besseres zu tun. Aber schau mal, ist ja noch ein bisschen hin und das ist so eine Sache, das kann man sich ja auch kurz überlegen, aber vielleicht, weil der Frank ja diese Keller nicht kennt und weil's da ja dieses Bier gibt, vielleicht kann man da ja auch einen Wochenendtrip hinmachen oder zumindest samstagmorgens hinfahren, Party machen, übernachten, Sonntag wieder zurück. Ich weiß es nicht, aber ich werde es euch berichten. Ah ja, und wenn wir hier schon unterbrochen haben, ist da nicht auch noch was am Dümmer See? Und das schon dieses Jahr? In Kürze? Moment, da war doch... Die Chronik der Stadt Damme erzählt vom Piratenschiff Potsdok, welches vor 10 Jahren in See stach, um in einem epischen Kampf die besten Zutaten für ein Podcast-Festival zu ergaunern. Na los, her mit dem Kopfhörer, sonst hau ich dir das Mikrofon über deine Rübe. Keine falsche Bewegung, du Audio-Armleuchter ohne RSS-Feed. Na los, Crew, Bühne entern und alles einsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Und die große Pfanne nehmen wir auch mit. Und nachdem das Schiff auf allen 7 Weltmeeren unterwegs war, läuft es einen weiteren, spektakulären Ort an. Den Dümmer See. Erlebe vom 13. bis 15. September 3 Tage lang Podcasts auf der Bühne, spannende Workshops, leckeres Essen und knisterndes Lagerfeuer mit der podcastigsten Piratinnen-Crew, die je am Dümmer See war. 10 Jahre Podstock. Tickets und alle Infos gibt es auf podstock.de. So, jetzt ist aber Feierabend hier.